Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 155 an Schiller. Da ich doch nicht wissen kann, ob Sie nicht die Elegien nötig brauchen, so will ich sie lieber heute schicken, obgleich nur drei davon abgeschrieben sind. Die übrigen sind lesbar und Sie würden nicht gehindert sein. Können und wollen Sie solche aufheben, bis ich hinüberkomme, so lässt sich vielleicht über eins und das andere noch sprechen. Für die überschickten 15 Louisdor dankt der Autor aufs Beste. Der Medailleur Abramson in Berlin ist geschickt. Wenn Sie ihm gönnen wollen, dass er Ihre Medaille macht, so würde ich raten, sich von unserm Klauer en Medaillon erst bossieren zu lassen und einen Gipsabguss nach Berlin zu schicken. Hiernach kann er besser arbeiten als nach irgendeiner Zeichnung, und wer sollte die bei uns auch machen? Schade, dass Meier nicht da ist, so könnte man auch gleich etwas Vernünftiges zur Gegenseite erfinden. Der Medailleur müsste Klauern bezahlen. Bei dem Briefe vom 7. Februar sollen ein Dutzend Xenien liegen. Ich habe sie aber nicht gefunden, ob ich gleich die beiliegenden Hurenexemplare auf das Sorgfältigste durchgeblättert habe. Leider hat mich auch in diesen Tagen weder etwas Xenialisches noch Genialisches angewandelt. Ich hoffe mehr als jemals auf eine Ortveränderung, um zu mir selbst zu kommen. Leider weiß ich noch nicht, ob ich montags kommen kann. Es ist mir herzlich leid, dass Sie wieder so viel gelitten haben und dass Ihre Einsamkeit Ihnen nicht zugute kommt, indes mich die Zerstreuung von einer wünschenswerten Tätigkeit abhält. Ich freue mich, auch wieder einmal einige Worte von Humboldt zu hören. Er hat wohlgetan, bei diesem weichen Wetter keinen Kaviar zu schicken. Vielleicht könnte man aus der Schweizer Reise, die ich Ihnen gestern schickte, die einzelnen ausführlichen Tableaus, zum Beispiel das Münstertal, die Aussicht vom Jura etc. herausziehen und ohne Zusammenhang hinstellen. Doch das werden Sie am besten beurteilen. Ich hatte nicht Zeit, die Hefte, die ich Ihnen schickte, durchzulesen und kann über Ihren Wert und Unwert nicht urteilen. Meier hat wieder geschrieben, wahrscheinlich ist er jetzt über der Aldo-Brandinischen Hochzeit. Er hat die Art, die Antiken zu beobachten, die er in Dresden angefangen hatte, fortgesetzt. Er schreibt, nun kommt es auf zarte Bemerkungen an, der Zeichnung der Augen, der Art, wie die Linien sich schwingen und sich begegnen, wie der Mund gezeichnet und gearbeitet ist, wie die Haare angesetzt sind, was für Kenntnisse der Künstler gehabt, welcher Theorie er gefolgt sei. Er hofft, auch dem Raphael noch eine neue Seite abzugewinnen. Weimar, den 13. Februar 1796. G.